Alter, Bruder für Bruder, so stehen wir zum Kampfe bereit. Keine Furcht, keine Zweifel, wir wissen, das ist unsere Zeit. Blut und Herd, Heul und Stolz, auf der Brust das Hakenkreuz. Und zwing niemand auf die Knie, bis zum Tode Widerstand. Für ihre Heimat, Volk und Land, aufgeben werden wir nie. Werden wir nie. Und sollten wir im Kampf fallen, wir taten dennoch unsere Pflicht. Und füllen sich die Ruhmeshallen, unsere Treue niemals bricht. Blut und Ehre, Treu und Stolz, auf der Brust das Hakenkreuz. Und zwing niemand auf die Knie, bis zum Tode Widerstand. Für ihre Heimat, Volk und Land, aufgeben werden wir nie. Werden wir nie. Und liegt das Reich in Schutt und Sterben, so bauen wir es wieder auf, um es glanzvoll zu vererben. Du alter Ruhm, es hört auf. Blut und Ehre, Treu und Stolz, auf der Brust das Hakenkreuz. Und zwing niemand auf die Knie, bis zum Tode Widerstand. Für ihre Heimat, Volk und Land, aufgeben werden wir nie. Werden wir nie. Widerstand, für ihre Heimat, Volk und Land, aufgeben werden wir nie. Werden wir nie.